Im Forum der Wissenschaft berichten wir heute über Möglichkeiten und Grenzen der Humangenetik. Anfang März hatte das Bremer Wissenschaftsforum in Zusammenarbeit mit der Universität die führenden deutschen Humangenetiker nach Bremen eingeladen. Rainer Gausepohl berichtet. Die humangenetische Forschung hat in den vergangenen 20 Jahren eine explosive Entwicklung durchgemacht. Bis heute sind fast 3000 erblich bedingte Krankheiten bekannt geworden. Und mit neuen Techniken ist man in der Lage, bereits vor der Geburt gesundheitliche Schäden festzustellen. Das Herstellen eines Lebewesens in Serie, also in exakt gleichen Exemplaren, ist bei Säugetieren bereits gelungen. Die Vorstellung, dass solches mit Menschen gemacht wird, verursacht mehr und mehr Unbehagen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Arbeit der Humangenetiker nicht mehr ihnen allein überlassen werden kann. Aber auch die humangenetische Beratung steht heute vor Fragen, die die Humangenetiker allein nicht mehr beantworten können. Hören Sie nun Möglichkeiten und Grenzen der Humangenetik heute. Bislang erschien die Evolution als unerbittlicher und irreversibler Prozess. Fast in menschlicher Reichweite liegt nun ein Werkzeug, das den Menschen in die Lage versetzt, die Kräfte, die ihn selbst schufen, zu manipulieren, das heißt, sein eigener Schöpfer zu sein. Der Satz stammt von dem amerikanischen Wissenschaftspublizisten Nicholas Wade. Er schrieb ihn 1977 am Schluss seines Buches »Gefahren der Genmanipulation«. Das Werkzeug, das er meint, ist die Genchirurgie. Sie ist eine Methode der Molekularbiologie und sie hat in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt. Die wohl größte Aufmerksamkeit hat die Technik des Klonen in der Öffentlichkeit erzielt. Das Klonen ist die identische Verdoppelung von Lebewesen ohne geschlechtliche Vermehrung. Einfacher gesagt, es ist die Möglichkeit, Tiere und vielleicht eines Tages auch Menschen mit dem genetischen Kopierapparat herzustellen. Bei Mäusen und Fröschen ist das bereits gelungen. Ob das auch bei Menschen möglich ist, weiß man nicht. An ein solches Experiment hat sich noch niemand herangewagt. Es ist mit so vielen ungelösten Fragen verbunden. Nicht nur mit wissenschaftlichen, sondern vor allem auch mit ethischen und moralischen. Diese Probleme gelten aber nicht nur für das Klonen. Die explosionsartige Entwicklung der Genforschung in den letzten 2 Jahrzehnten hat eine Unmenge von Fragen aufgeworfen, die die Genforscher nicht allein lösen können. Die Wissenschaftler sind heute in der Lage, die Sprache der Gene, also der Speicher unserer Erbinformationen, zu lesen. So gewinnen sie vertiefte Einsichten in die Funktion unserer Erbanlagen und auch in die Mechanismen der Evolution. Die Kenntnisse geben ihnen aber auch die Möglichkeit zu Eingriffen in das menschliche Erbgut. In 15 Millionen Jahren hat sich der Mensch bis zu seinem heutigen Zustand entwickelt, hat sich die Menschheit in ihren vielfältigen Formen herangebildet. Mutation und Selektion haben dieses vielfältige Bild geschaffen. Natürliche Veränderungen in den Erbanlagen und der natürliche Ausleseprozess waren bisher die bestimmenden Faktoren in der Evolution des Menschen. Aber jetzt, da er dabei ist, seine biologischen und genetischen Grundlagen zu erkennen, wo er Möglichkeiten sieht, auf diese Grundlagen einzuwirken, da erreicht die Evolution eine neue Ebene. Sie wird nach den Worten des Bremer Humangenetikers Werner Schlot eine bewusste, zunehmend intellektuell gesteuerte Evolution. Noch ist vieles von dem, was in jüngster Zeit über die Möglichkeiten der Genchirurgie gesagt wird, Utopie. Doch bedenkt man die rasante Entwicklung dieser Wissenschaft in den letzten Jahren, muss man damit rechnen, dass so manches, was man bisher für kaum möglich hielt, realisiert wird. Die Möglichkeiten sind faszinierend genug, sodass Wissenschaftler sich mit Eifer daran machen, sie zu verwirklichen. Angesichts unserer Energieprobleme ist der Gedanke, einen energiesparenden Niedrigtemperaturmenschen mit Hilfe genetischer Manipulation zu produzieren, sicherlich für manchen ein erstrebenswertes Ziel. Oder die Entwicklung eines Menschen, der gegen die vielfältigen Strahlenbelastungen der Umwelt resistent ist. In der Bundesrepublik geraten diese Fragen erst allmählich in die öffentliche Diskussion. Die deutschen Genforscher befassen sich bisher wenig mit den Möglichkeiten, einen neuen Menschen zu bilden. Diese Forschung wird vor allem in den angelsächsischen Ländern vorangetrieben. Dort geht man unbefangen an solche Fragen heran. In deutschen Ohren klingt solche Unbefangenheit jedoch gelegentlich erschreckend. Die Deutschen haben allen Grund, sehr sensibel auf alles zu reagieren, das nach Bildung eines neuen Menschen aussieht. Noch sind die Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus nicht vergessen, als es darum ging, eine Herrenrasse zu züchten. Vergessen sind noch nicht die Programme zur Vernichtung sogenannten unwerten Lebens. Lange Zeit scheuten sie überhaupt die Öffentlichkeit. Fast 25 Jahre lang erfuhr man so gut wie nichts über ihre Arbeit. Vor 12 Jahren gab es in der Bundesrepublik das erste öffentliche Forum, das über die Möglichkeiten der genetischen Forschung diskutierte. 1969 fand auf Initiative des Marburger Humangenetikers Gerhard Wendt in der Universitätsstadt an der Lahn eine Tagung mit dem Titel Genetik und Gesellschaft statt. Fast alle bedeutenden Humangenetiker der Bundesrepublik waren zusammengekommen. Auch damals standen bereits die Möglichkeiten, Menschen in der Retorte herzustellen, im Raum. Weniger konkret zwar als heute, doch wichtige Ansätze waren in England und den USA bereits gemacht. Aber die deutschen Humangenetiker verwiesen diese neuen Ansätze in das Reich der Utopie. Sie hielten und halten es nicht für ihre Aufgabe, sich mit solchen Problemen zu beschäftigen. Der Anthropologe und Humangenetiker Helmut Beitsch aus Ulm dazu heute: Es ist damals schon gesagt worden, das sind nicht unsere Probleme. Damals, Herr Lenz, Herr Vogel, ich selber, wir wurden immer wieder auch von Nicht-Humangenetikern gedrängt, dazu Stellung zu nehmen, und sagten immer wieder, nein, die Humangenetik befasst sich ernsthaft mit ganz anderen Problemen. Die vordringlichen Probleme der deutschen Humangenetiker lassen sich in die Frage fassen, wie bewahren wir die Menschen vor Erbkrankheiten? Der Marburger Humangenetiker Gerhard Wendt formuliert das so: Die Vorsorge gegen Erbkrankheiten und Chromosomenkrankheiten ist notwendig, denn nach einer weithin akzeptierten Schätzung kommen etwa 5% unserer Neugeborenen mit einem genetischen Defekt zur Welt. Dieser Defekt kann schon bei der Geburt deutlich sein, etwa als Fehlbildung, als Mongolismus oder als Stoffwechselstörung. Er kann auch erst später zutage treten, zum Beispiel als Muskelkrankheit, als Epilepsie oder als Schizophrenie. Ihren Aufschwung nahm die Humangenetik in der Bundesrepublik durch ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie initiierte Forschungen und Modellversuche im Bereich der genetischen Vorsorge. Hier liegt auch heute noch der Schwerpunkt der Arbeit der deutschen Humangenetiker. Das wurde am 25. und 26. Februar auf dem Bremer Wissenschaftsforum deutlich, das sich mit dem Thema Möglichkeiten und Grenzen der Humangenetik beschäftigte. Es war seit der Marburger Veranstaltung vor 12 Jahren das erste Mal, dass sich die deutschen Humangenetiker wieder einem öffentlichen Forum präsentierten. Die meisten deutschen Humangenetiker von Rang waren auf diesem Forum vertreten. Heute gibt es in allen Bundesländern genetische Beratungsstellen. Hier können Eltern schon vor der Zeugung erfahren, ob das Risiko besteht, ein erbkrankes Kind zur Welt zu bringen. Es geht dabei zunächst lediglich um die Frage, ob das Grundrisiko von 2-5%, das bei jeder Schwangerschaft vorliegt, wesentlich überschritten wird. Wie der Berater vorgeht, beschreibt Professor Wendt so: Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht die zeitraubende Erhebung einer genauen Familienanamnese. Er muss einen Stammbaum erstellen, der von dem ratsuchenden Paar ausgeht und im Allgemeinen Kinder, Geschwister, Geschwisterkinder, die Eltern, die Geschwister der Eltern mit ihren Kindern sowie die Großeltern erfasst. Die Familienanamnese muss nicht nur nach Krankheitsfällen fragen, sondern auch Aborte, Totgeburten und kleinverstorbene Kinder berücksichtigen. In den meisten Fällen wird es notwendig, die Krankheitsfälle in der Familie durch ärztliche Befunde abzusichern. In einem Teil der Beratungen ist schon aufgrund der genauen Familienanamnese allein eine Aussage darüber möglich, ob und in welcher Höhe Risiken für Kinder bestehen. In anderen Fällen ist zusätzlich eine Untersuchung der Eltern erforderlich, und zwar auch dann, wenn diese klinisch gesund erscheinen. Wenn zum Beispiel der Verdacht besteht, dass im Stammbaum ein Fall von Lippen-Kiefer-Gaumenspalte vorgekommen ist, wird man nach Mikrosymptomen einer Spaltbildung im Kiefer-Gaumenbereich suchen. Durch Chromosomenanalysen, die das Beratungsgespräch ergänzen können, ist eine Klärung des Risikos noch zu verbessern. Dazu werden beispielsweise Zellen der Haut untersucht oder auch das Blut. Durch die Chromosomenanalysen ist es in der letzten Zeit zunehmend gelungen, Krankheitsbilder zu erkennen. Es sind inzwischen etwa 3000 Krankheiten bekannt, bei denen genetische Faktoren eine Rolle spielen. Ein Bericht der Bremer Beraterin Regina Albrecht illustriert die Untersuchungsergebnisse der Chromosomenanalyse. Die häufigste chromosomale Fehlbildung ist die freie Trisomie, der Morbus Down oder Mongolismus. Bei dieser Erkrankung findet man in den Körperzellen 47 anstelle von 46 Chromosomen. Das kleinste menschliche Chromosom erscheint dreifach und nicht doppelt. Dies ist auf einen Fehler im Auseinanderweichen der Chromosomen in der Reifeteilung zurückzuführen. Die Erkrankung tritt spontan auf und ist zunächst nicht als erblich anzusehen. Die zweithäufigste Krankheit war bei uns die Trisomie 18. Die meisten Kinder, die an diesem vielfachen Fehlbildungsmuster leiden, sterben schon in der Fetalzeit, wie man an dem Abortmaterial nachweisen konnte. Bei den Überlebenden wird das Krankheitsbild geprägt durch die unterschiedlich schweren Herzfehler, die geistige Retardierung, die Unterentwicklung der Muskulatur. Daneben fanden die Bremer noch eine Reihe von Veränderungen an den Geschlechtschromosomen. Auch wenn eine Schwangerschaft bereits vorliegt, können die Humangenetiker helfen. Durch Untersuchungen des Fruchtwassers können sie herausfinden, ob das Ungeborene genetische Defekte aufweist. Das Fruchtwasser enthält nämlich zahlreiche Zellen des Ungeborenen, die sich von der Frucht gelöst haben. Für die Entnahme des Fruchtwassers eignet sich am besten die Zeit zwischen der 16. und 18. Schwangerschaftswoche. Die Entnahme wird in einer Klinik vorgenommen und an ein Labor weitergegeben. Die schwangere Frau kann das Krankenhaus nach dem Eingriff wieder verlassen. Stellt sich bei der Fruchtwasseruntersuchung heraus, dass ein krankes Kind heranwächst, kann je nach Schwere der Krankheit die Schwangerschaft noch bis zur 22. Woche abgebrochen werden. Solche vorgeburtlichen Untersuchungen, auch pränatale Diagnostik genannt, sind inzwischen anerkannte Methoden der Vorsorgemedizin. Professor Wendt beurteilt sie so. Für die Beurteilung der Auswirkungen der pränatalen Diagnostik muss man wissen, dass in aller Welt insgesamt weniger als 5% der Untersuchungen zur Feststellung eines schwerkranken Kindes und zum Angebot eines Abbruches der Schwangerschaft führen. Fast immer hat also eine pränatale Diagnostik zur Folge, dass die Schwangerschaft ohne Sorgen abläuft und mit einem Kind ohne die befürchtete Krankheit endet. Ich muss hier aber noch einmal an den Ablauf in der Praxis erinnern. Es handelt sich überwiegend um Mütter, die sich ohne das Angebot einer pränatalen Diagnostik überhaupt nicht zu einer Schwangerschaft entschlossen hätten. Durch die Fruchtwasserdiagnostik wird also die Zahl der Geburten praktisch nicht verringert, sondern erhöht. Seit es solche Beratungsstellen gibt, steigt die Zahl der Ratsuchenden ständig. Das Ausmaß der Nachfrage lässt sich am Beispiel Bremen gut demonstrieren. Bremen ist das letzte Bundesland gewesen, das die genetische Beratung eingerichtet hat. Das geschah 1975, als die Universität Bremen den Humangenetiker Werner Schlot auf eine Hochschullehrerstelle berief. Die von Schlot prognostizierten Schätzungen von Ratsuchenden wurden schon nach kurzer Zeit weit übertroffen. Inzwischen muss das Zentrum für Humangenetik und genetische Beratung der Universität Wartelisten von bis zu 7 Monaten Dauer führen. Obwohl in den vergangenen 5 Jahren die Beratungsstelle erst aufgebaut werden musste und erst seit etwa 2 Jahren neben der Beratung auch Laboruntersuchungen möglich sind und obwohl aus diesen Gründen bisher wenig in der Öffentlichkeit auf die Beratungsstelle aufmerksam gemacht worden ist, ist es zu dieser großen Nachfrage gekommen. Mit der Zahl der Beratungen nehmen auch die Laboruntersuchungen zu. Im vergangenen Jahr wurden in Bremen mehr als 1300 Chromosomenanalysen vorgenommen. Das waren weit mehr als doppelt so viel wie 1979. Da wurden 546 Analysen vorgenommen. 1978 waren es nur 75. Die Zahl der Fruchtwasseruntersuchungen betrug im vergangenen Jahr mehr als 500. Mit den vorhandenen Kapazitäten sind solche Steigerungsraten kaum noch zu bewältigen. Die Bremer sind nicht die einzigen, die diese Überlastung beklagen. Fast alle Einrichtungen dieser Art in der Bundesrepublik sind unterbesetzt. Die Humangenetiker sind deshalb bemüht, den Andrang, so weit es in ihren Möglichkeiten steht, zurückzudrängen. Zum Beispiel so. Sie halten es für wichtig, dass Frauen, die mit 35 Jahren noch ein Kind haben wollen, sich genetisch beraten lassen. Doch sie geben in der Öffentlichkeit lieber das Alter von 37 Jahren an, um nicht noch mehr Ratsuchende anzulocken. Andererseits fordern sie immer wieder mehr Beratungseinrichtungen. Fragt man die deutschen Humangenetiker nach ihren derzeit größten Wünschen, nennen sie die Einrichtung weiterer Beratungsstellen und die bessere materielle und personelle Ausstattung der bestehenden. Wer aber kommt für eine genetische Beratung überhaupt in Frage? Sollte jeder, der ein Kind wünscht, eine solche Stelle aufsuchen? Sicher nicht. Die Bremer Beratungsstelle hat ein Merkblatt verfasst, das die Indikationen auflistet, bei denen sich eine genetische Beratung empfiehlt. Die Indikationen sind: familiäre Belastung mit einer bestimmten Krankheit. Krankheiten ohne klare Diagnose, die in gleicher oder ähnlicher Form mehrfach in einer Familie vorkommen. Körperliche und geistige Behinderungen in der Familie und Verwandtschaft. Blutsverwandtschaft. Alter der Mutter über 35 Jahre. Alter des Vaters über 55 Jahre. Wiederholte Schwangerschaftsabbrüche. Verdacht auf Intersexualität. Verdacht auf Sterilität. Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft. Alkohol, Nikotin und Rauschmittelmissbrauch während der Schwangerschaft. Langzeittherapie mit Medikamenten, auch bei Männern. Strahlentherapie. In den meisten Fällen werden die Patienten von Ärzten an die Beratungsstellen überwiesen. Doch die Zahl derer, die von sich aus die Beratungsstellen aufsuchen, steigt. Die so enorm gestiegene Zahl der genetischen Beratungen und der pränatalen Diagnosen lassen auch Quantität und Qualität der Probleme steigen, die mit der Tätigkeit der Humangenetiker verbunden sind, die diese allein jedoch nicht lösen können. Wenn der Humangenetiker nämlich feststellt, dass ein genetisches Risiko besteht, kommt gleich die Frage, was tun? Soll man trotz des Risikos noch eine Schwangerschaft eingehen? Und soll man eine Schwangerschaft abbrechen, wenn die pränatale Diagnostik Erbschäden ergeben hat? Wie schwer dürfen die Schäden sein? Und wer trifft letztlich die Entscheidung? Selbst wenn sich der Berater darauf beschränken will, die Höhe des Risikos und die Schwere von Schädigungen anzugeben und alles andere den Eltern überlassen will, er sieht sich immer wieder der Frage hilfloser Eltern ausgesetzt. Herr Doktor, was würden Sie an meiner Stelle tun? Diese Probleme haben die deutschen Humangenetiker lange Zeit davon abgehalten, die Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik anzuwenden, obwohl man sie in angelsächsischen Ländern bereits entwickelt hatte. Auch heute sind die Probleme noch nicht endgültig beantwortet. Mit neuen Möglichkeiten der humangenetischen Beratung stellen sie sich auch immer wieder neu. Professor Schlot sieht die Probleme so. Unterscheiden wir uns tatsächlich, wesentlich, grundsätzlich von dem, was die alten Griechen praktiziert haben, indem die alten Spartaner ihre missgebildeten Neugeborenen den Felsen des Taygetos-Gebirges überlassen haben. Auch in der täglichen Praxis der genetischen Beratung, meine Damen und Herren, sehen wir uns fortwährend an den Grenzen unserer Verantwortungsfähigkeit. Wenn wir aufgrund der genetischen Gesetze bei einer Schwangerschaft ein 25% Risiko für eine schwere Stoffwechselstörung prognostizieren, so bedeutet dieses in der Regel einen Schwangerschaftsabbruch. Nach dem französischen Zytogenetiker ein Abschlachten von Unschuldigen. Bei einem 25% Risiko bedeutet das andererseits, dass 75% gesunde Kinder getötet werden. Oder hat Adamson recht mit seiner Aussage, jeder Fetus ist ersetzbar? Sind wir legitimiert, bei der leidvollen Geschichte, die wir hinter uns haben, überhaupt auf diesem Gebiet tätig zu sein? Wer überprüft, wie sich die politischen Ideologien, die Gesundheitsideologien heute von früheren Ideologien unterscheiden und mit welchen Kriterien Krankheit, lebenswertes und nicht lebenswertes Leben definiert werden? Die pränatale Diagnostik verschafft, wie wir gehört haben, die Möglichkeit, erbkrankes Leben zu töten. Ist das nicht zu vergleichen mit der Vernichtung unwerten Lebens während der Zeit des Nationalsozialismus? Hier gerät die Humangenetik über die Grenzen ihres Fachgebietes. Sie ist zur Klärung dieser Fragen auf die Hilfe anderer Fachleute angewiesen. Der Münchner Moraltheologe Johannes Gründel hat sich mit diesen Problemen intensiv beschäftigt. Seine Ansichten sind sicher nicht repräsentativ für seine Kirche, die katholische. Sie gehen jedoch an die Wurzel des Problems und sind wohl auch für Nichtchristen bedenkenswert. So muss nun doch dieser gesamte Fall als Konfliktsituation verständlich gemacht werden. Auf dem Hintergrund jener Tatsache gesehen werden, dass tatsächlich ein hoher Prozentsatz vorschnell gestellter Indikationen eingegrenzt und Leben gerettet werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt wären die Verfahren einer pränatalen Diagnose, ob sie nun in Form der Amniozentese, der Fötuskopie oder mit intrauteriner Fotografie, mit Ultraschallgeräten erfolgen, Hilfen, die eben der Mutter wie dem neu zu gebärenden Leben erwiesen werden. Heißt dies aber nicht doch, dass letztlich bereits mit dieser Methode der pränatalen Diagnostik vorhandenes Leben entweder als lebenswert oder nicht als lebenswert gewertet und damit der Abbruch der Schwangerschaft geradezu mit präjudiziert wird? Ich meine nicht. Das kann sehr wohl der Fall sein und auch leicht der Fall sein, wo ich nicht das Gesamt dieses Zusammenhanges bedenke, sondern gewissermaßen monokausal urteile. Das muss aber nicht der Fall sein. Ich möchte darum eigens als Axiom herausstellen, der selektive Abort von erblich geschädigten Kindern wird ja hier nicht einfach sittlich jetzt bejaht, sondern es wird in dieser Konfliktsituation den Eltern die Entscheidung zugewiesen und es soll damit in keiner Weise und dürfte in keiner Weise etwa der Schritt zu einer negativen, grundsätzlichen negativen Wertung erbkranken Lebens im Sinne von lebensunwerten Lebens vollzogen werden. Wo aufgrund der Klärung des Gesamtgeschehens von den Eltern dann eine solche Indikation bejaht wird, wäre ein solcher Abort noch nicht sittlich gerechtfertigt. Aber er wäre doch ganz anders zu bewerten als ein leichtfertig vorgenommener Abort. Er ist nicht nur angesichts der Rechtslage er bleibt nicht nur straffrei, sondern hier sollten die Kirchen auch auf das Erbarmen Gottes verweisen, dem das letzte Urteil zusteht und der auch weiß, dass wir selbst in solchen Konfliktsituationen oft keine glatte Lösung finden. Inwieweit für Fötus und Mutter bei solchen Verfahren ein Risiko besteht, dies zu prüfen, obliegt der jeweiligen medizinisch-technischen Beurteilung. Das sittliche Urteil darüber, welche Risiken zur Wahrung der vom Menschen angestrebten Werte hingenommen werden können und welche nicht, muss im Rahmen einer verantwortungsbewussten Güterabwägung eigens gefällt werden. Wo der Amniozentese ein Abort folgt, dürften sich sicherlich zusätzliche psychische und physische Risiken für die Mutter und damit entsprechende gute Beratungen als erforderlich zeigen. Diese Risiken müssen auch beim sittlichen Urteil mit einkalkuliert werden, wenngleich sie nicht allein maßgebend sind. Risikofreies Leben gibt es nicht, aber auch das Risiko muss verantwortet werden. Von den Juristen können die Humangenetiker bisher kaum Hilfe erwarten. Gesetzgebung und Rechtsprechung befassen sich mit diesen Themen erst in Ansätzen. Diese zögernde Haltung wird nicht zuletzt mit der derzeitigen Entwicklung der Humangenetik erklärt. Die ständig neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet ließen noch keine endgültigen Aussagen zu. Zurzeit kann die Rechtsprechung nicht viel mehr tun, als verschiedene Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen. So bestehe einerseits auch für die Humangenetik die Freiheit der Forschung. Andererseits werde dieses Recht durch das Recht auf Menschenwürde begrenzt. Wo die Grenzlinien verlaufen, muss derzeit noch von Fall zu Fall entschieden werden. Das gilt auch für Streitfragen, die sich in der genetischen Beratung ergeben. Der Jurist Albert Eser aus Tübingen empfiehlt den Beratern bei zweifelhaften Situationen, sich so weit als möglich in die Situation des Patienten zu versetzen und aus dieser Sicht seine Entscheidung zu beeinflussen. Das auch von Gründel angesprochene Problem der Nachsorge ist eine der aktuellen Fragen, die die Humangenetiker ganz praktisch bewegen. Das Thema wird noch kontrovers behandelt, wie aus einer Diskussion zwischen den Professoren Schlot, Wendt und Vogel herauszuhören ist. Damit scheint mir ein weiterer Gesichtspunkt im Zusammenhang zu stehen, den wir noch bisher weitgehend vernachlässigt haben. Das ist nämlich die nachgehende Betreuung, zu sehen, was aus den Menschen wird, die wir beraten, und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt, ob sie sich nach der Beratung gerichtet haben, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, wie die Beratung auf sie selbst, auf ihre Familiensituation, auf ihre eigene subjektive Befindlichkeit, auf ihr Wertsystem und so weiter zurückgewirkt hat. Herr Schnurrt, bitteschön. Ich sehe im Bereich der Sozialarbeiter in der Tat eine Möglichkeit, eine solche Betreuung durchzuführen, die auch die wichtige Funktion wahrnehmen könnte, dass die Rückkopplung zu der Beratungsinstitution erfolgt. Wir leiden zum Teil ja darunter, dass wir diese Rückkopplung nicht haben und also auch nicht wissen, welchen Erfolg wir letztlich mit der Beratung haben. Bitte, Herr Wendt. Zu bedenken ist dabei nur, Ich habe ein ärztliches Gespräch geführt mit der beratenden Familie und habe ihr meine Ratschläge gegeben. Wenn ich denen 4 Wochen später oder auch ein Jahr später einen Sozialarbeiter ins Haus schicke, dann tue ich etwas, was manche der Ratsuchenden sicher nicht gut vertragen würden. Das müsste man also schon so einfädeln, dass derjenige, der später bei der Familie auftaucht, auch schon während der Beratungszeit einen Kontakt mit den Leuten hatte. Das heißt, dass man Sozialarbeiter zusätzlich einbeziehen kann. Ich persönlich hätte da Bedenken, denn ich bin eigentlich der Meinung, dass das Beratungsgespräch ein Gespräch unter 4 Augen zwischen dem beratenden Arzt und dem der betreffenden Person eben in der Regel jedenfalls sein sollte. Aber da bin ich vielleicht altmodisch. Bitte schön, Herr Schlott. Dieser Meinung stimme ich auch zu. Ich finde, das ist ein Gespräch unter 4 Augen. Meines Erachtens schließt das aber nicht aus, dass man als Bestandteil dieses Gespräches abklärt, ob die Betreffenden damit einverstanden sind, dass da nach einiger Zeit eine entsprechende Zusammenarbeit erfolgt. Ich sehe einen weiteren Vorteil in dem Einschalten der Sozialarbeiter darin, dass sie im Vorhinein Personenkreise ansprechen, die vielleicht von sich aus kaum auf die Idee kommen, dass für sie eine genetische Beratung notwendig wäre. Wir haben etwas Ähnliches versucht, mit unseren Kontakten nach Aurich zu induzieren und haben den Eindruck, dass wir da, wenn auch in begrenztem Maße, einen Erfolg sehen. Herr Vogel. Ja, bitte schön, Herr Leiter. Was die Nachuntersuchung anlangt, ich glaube, hier gibt es eben auch noch eine ganze Menge Forschungsarbeit. Hier sollte vielleicht auch in dem Statement oder in diesen Thesen betont werden, dass der Zusammenhang von Forschung und Beratungstätigkeit unmittelbar dann auch wieder der Beratungstätigkeit zugutekommt. Nämlich hier stehen Dinge an, die langfristig gesehen nur von einem gut ausgebildeten Team bewältigt werden können, das in engem Kontakt steht mit der Gruppe selbst, die diese Forschung, die diese genetische Beratung macht, ganz abgesehen davon, dass wir den Turnover, das Übergehen der von Menschen aus der einen Gruppe in die andere, dass wir das doch als auch eine Möglichkeit ansehen könnten, die Basis derer, die derartige Arbeit tun, zu verbreitern. Brennen dennoch beschäftigt die Humangenetiker die Frage, inwieweit es möglich ist, personenbezogene, humangenetisch relevante Daten zu sammeln. Viele von ihnen möchten gerne umfangreiches Datenmaterial gesammelt sehen, um die genetische Vorsorgetätigkeit verbessern zu können. Doch Schwierigkeiten bereitet das Datenschutzgesetz und auch die Vergangenheit belastet noch. In der Nazizeit gab es ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das schrieb die Registrierung von Erbkrankheiten vor und hatte die Zwangssterilisation zur Folge. In anderen Ländern ist die Datensammlung unproblematischer. Professor Vogel nennt als Beispiel Großbritannien, wo teilweise Daten von Familien und ganzen Sippen zusammengestellt und im Computer gespeichert werden. Der Computer gibt Ihnen heraus, wenn bestimmte Angehörige dieser Sippen sagen wir mal, das heiratsfähige Alter erreicht haben, bestimmte Personen, die ein objektives Risiko haben, das heiratsfähige Alter erreicht haben, und dann wird über den behandelnden Arzt an denjenigen selbst aktiv das Beratungsangebot herangetragen. Das heißt, man beschränkt sich nicht darauf, dass man diejenigen berät, die eben von Ärzten geschickt werden, sondern man erfasst sozusagen die Familien seines bestimmten Bereiches und trägt an die dann das Beratungsangebot aktiv heran. Das setzt also voraus, dass es für diesen Bereich eine Registrierung der entsprechenden gefährdeten Familien gibt. Nun, auf den ersten Blick ein sehr faszinierendes Verfahren. Es kommen einem aber sofort Bedenken von Seiten des Datenschutzes beispielsweise, von Seiten einer Bevormundung der betreffenden Patienten. Und was ist dazu zu sagen? Herr Lenz hatte dazu noch eine Bemerkung, oder? Wir haben in unserem Routine-Fragebogen eine Frage: Welche weiteren Verwandten brauchen Beratung? Diese Frage wird besprochen mit dem Ratsuchenden. Und wir sagen, grundsätzlich nehmen wir von uns mit niemand Kontakt auf. Wir stellen es aber anheim, sagen, wie schätzen Sie das ein, wollen die Beratung haben oder nicht. Ich meine, dass im augenblicklichen Moment der Aufklärung der Bevölkerung, den wir ein bisschen zu optimistisch betrachten, weil wir nur die Aufgeklärten und Ratsuchenden sehen, wir es vermeiden sollten, uns aufzudrängen. Wir würden, vermute ich, das ist, kann man sehr schwer verifizieren, aber ich möchte alles vermeiden, was diese Beratung in Misskredit bringt. Und aus dieser Überlegung, die ich hier nur eigentlich zur Diskussion stelle, aus dieser Überlegung handeln wir. Ich darf aber weiter sagen, dass wir im Lauf der Zeit zahlreiche Familien bekommen haben, die gewissermaßen Netze von Familien sind, wo einer den anderen darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir auch auseinanderliegenden Verwandten oft nicht von 3-4 Seiten schon Informationen bekommen und über die Familie schon weiter Bescheid wissen. Also jedes Mal diskutieren wir die Frage, wer braucht sonst Beratung? In jedem Fall wird diese Frage diskutiert und in jedem Fall sagen wir, wir nehmen grundsätzlich keinen Kontakt auf, außer über den Ratsuchenden. Darf ich mal Herrn Isar bitten, mal dazu etwas vom juristischen Standpunkt zu sagen? Ich würde, um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, das Verfahren, das Herr Lenz beschrieben hat, für das einzig Mögliche, jedenfalls sowohl unter rechtlicher wie auch unter rechtspolitischer Sicht sehen. Wenn ich ein Bild gewonnen habe und weiß, es ist also noch bei diesen oder jenen Verwandten eine genetische Gefährdung vorhanden, darf ich die dann informieren? Das ist rechtlich nicht problematisch, soweit die Vertraulichkeit dabei gewahrt wird. Die Vertraulichkeit wäre ja freigegeben von dem Patienten etwa selber, wenn er sagt, ich bin einverstanden, dass die anderen Verwandten auch etwas davon erfahren. Kritisch kann es werden, wenn die Verwandten etwa bis jetzt in großem seelischem Frieden geruht haben, plötzlich dann merken, dass da irgendwas früher nicht gestimmt hat, dann kann es problematisch werden, ob da nicht unter Umständen wenn es zu einer seelischen Erschütterung kommt, ob da nicht ein Schmerzensgeldanspruch ausgelöst ist. Das hängt also sehr stark, ausgelöst wird, das hängt sehr stark von den Umständen des Einzelfalles ab. Ein Problem, das sich vor allem in den Vereinigten Staaten gestellt hat, ist die Informierung etwa des Ehegatten. In den Fällen, wo entdeckt wird, dass das Kind gar nicht vom Mann stammt. Etwa, dass der Ehegatte dann reingerufen wird und der Arzt sagt, ich habe 2 Nachrichten für Sie, eine schlechte und eine gute. Erstens, die schlechte ist, das Kind ist genetisch geschädigt. Das Gute ist, es ist aber nicht von Ihnen geschädigt. Vielleicht wird dann diese zweite Auskunft auch eine für ihn schlechte sein. In den Vereinigten Staaten ist man mehr und mehr der Auffassung, dass hier der Arzt eine solche Auskunft nicht geben sollte, es sei denn, der Ehemann drängt etwa darauf, voll aufgeklärt zu werden. Herzlichen Dank. Ich möchte in dem Zusammenhang, Herr Wendt direkt dazu, Ich würde ein bisschen weitergehen als der Jurist und würde sagen, die genetische Beratung und die pränatale Diagnostik sollten sich von jeder Art Register grundsätzlich freihalten. Da gibt es erstens immer noch viele Menschen, die daran erinnern, dass sie früher einmal registriert worden waren. Im Übrigen, für einen gewissen Bereich auch der Forschung sind ja Daten da, denn ich habe von jeder beratenden Familie mein Krankenblatt, in dem ja auch die Verwandten aufgeführt sind. Das ist gar nicht so, dass ich ja nicht ärztliche Dokumente darüber hätte. Aber ein Register scheint mir genauso so attraktiv die Idee. Es scheint mir ein Register genauso unmöglich wie irgendeine Form von direktem oder indirektem Zwang. Was wir brauchen, ist ein für jedermann erreichbares und jedermann bekanntes Angebot an genetischer Beratung. Die Aufklärung immer wieder der Bevölkerung in Richtung auf genetische Beratung. Und wer dann nicht kommt, den können wir nicht zwingen. An Daten genetischer Fehlbildungen ist vor allem auch die humangenetische Forschung interessiert. Viele offene Fragen liegen noch vor ihr. Manche kann sie schon deswegen nicht beantworten, weil sie das Ausmaß der Probleme noch nicht genügend erfasst hat. Nicht alle genetischen Fehlbildungen sind so offensichtlich und für jedermann erkennbar wie die Kontergan-Schäden, die vor 2 Jahrzehnten durch ein Arzneimittel verursacht wurden. Professor Widokind Lenz aus Münster hat sich in seiner Forschungsarbeit intensiv mit den Kontergan-Schädigungen beschäftigt. Er hat versucht herauszubekommen, ob es noch andere Stoffe mit ähnlichen Folgen gibt. Doch 2 Jahrzehnte Forschung haben, wie Lenz heute feststellt, nichts Vergleichbares zutage gebracht. Er geht davon aus, dass man Missbildungen nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen kann. Kontergan sei hier in vieler Hinsicht eine Ausnahme. Lenz tritt den, seiner Ansicht nach, häufig übertriebenen Vorbehalten gegen chemische Arzneimittel entgegen. Er verweist darauf, dass die Natur selbst, entgegen weit verbreiteter Ansicht, nicht fehlerlos sei und von sich aus Missbildungen hervorbringe. Eine große Bedeutung für das Entstehen genetischer Defekte und körperlicher Fehlbildungen misst Lenz dem Alkohol zu. Seiner Ansicht nach wird die Gefahr des Alkohols immer noch zu sehr verkannt. Lenz weiß auch warum. Da es dabei meist nicht zu äußerlich sehr sichtbaren, auffallenden Fehlbildungen kommt, sondern eher zu einer Wachstumsverzögerung, zu Entwicklungsstörungen und Differenzierungsstörungen des Gehirns und des Herzens, ist der Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch erst relativ spät erkannt und gesichert worden, obwohl, wenn man die ältere Literatur sieht, es tatsächlich bereits im 18. Jahrhundert gut bekannt war. Demgegenüber spielen Röteninfektionen in der Schwangerschaft, Phenylhydantoin-Behandlung einer epileptischen Mutter, Warfarin-Behandlung von vermehrter Gerinnungsneigung oder prophylaktisch bei Herzoperationen und einzelne noch seltenere bekannte äußere Ursachen von Fehlbildungen und auch die Strahlenschäden nur bei einem winzigen Bruchteil aller Missbildungen ursächlich eine Rolle. Die umfangreichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte in vielen Ländern, in den USA, in den skandinavischen Ländern, in vielen anderen europäischen Ländern, haben klar gezeigt, dass die große Mehrzahl aller Fehlbildungen nicht mit Faktoren wie Medikamenten, Strahlenbelastung, Unterernährung oder Viruserkrankungen korreliert ist. Und wo man solche Korrelationen gefunden hat, waren sie meist statistisch fragwürdig, in anderen Untersuchungen nicht nachweisbar und ihre ursächliche Deutung zweifelhaft. Und die korrelierten Faktoren, selbst wenn man annahm, dass sie ursächlich eine Rolle spielten, konnten bestenfalls für einen ganz geringen Teil aller Fehlbildungen verantwortlich gemacht werden. Lenz gesteht aber auch ein, dass die meisten Fragen nach den Gründen für die Entstehung von Fehlbildungen noch völlig offen sind. Vieles bewegt sich noch im Bereich der Spekulation. So ist es beispielsweise ein Rätsel, wie ähnliche Fehlbildungen fast gleichzeitig, aber an völlig unterschiedlichen Orten entstehen können, an entgegengesetzten Stellen Europas beispielsweise. Hier gerät auch die Forschung in Schwierigkeiten, die nach gefährdenden Ursachen im modernen Zivilisationsmilieu sucht, also in Arzneimitteln, in Industriechemikalien oder auch in den verschiedenen Arten von Strahlungen. Mit dem Auswerten von Statistiken kommt man hier nicht weiter. Vor allem dann nicht, wenn man nach Ursachen für Veränderungen im menschlichen Erbgut sucht, die sich nicht in auffälligen Missbildungen äußern. Man denke beispielsweise an die zahlreichen Arten von Stoffwechselstörungen. Für die Erforschung der Veränderungen im menschlichen Erbgut, vor allem für die Aufdeckung der Ursachen der Mutationen, ist es höchste Zeit. Denn es sind ja schon lange nicht mehr nur natürliche Einwirkungen, die von Bedeutung sein können. Nicht erst die Bedrohung durch atomare Strahlungen hat uns auf mögliche Gefahren aufmerksam gemacht. Auch von Röntgenstrahlen wissen wir, dass sie Einfluss auf das Erbgut haben können. Inzwischen hat die Wissenschaft zahlreiche Stoffe geschaffen, von denen man genetische Einwirkungen befürchten muss. Professor Schlot weist auf diese Gefahren eindringlich hin. Wir verändern in gigantischem Ausmaß unsere Umwelt und verlassen damit die natürliche Geschäftsgrundlage in unserem Verhältnis Mensch-Umwelt. Wir haben allen Anlass davon auszugehen, dass durch die gegenwärtige und geplante Umweltbelastung auch unser genetisches Informationssystem beeinflusst wird, um es neutral auszudrücken. Über die praktische Bedeutung der damit verbundenen mutagenen Einflüsse bei Menschen wissen wir dagegen kaum etwas. Wir wissen nicht, welche biologischen, wenn wir an die sogenannten Ökosysteme denken, und welche genetischen Hypotheken wir auf uns nehmen. Den Weg zur Erforschung solcher Veränderungen, solcher Mutationen, hat die Arbeit mit Zellkulturen geebnet. Es ist heute möglich, menschliche Zellen über längere Zeit außerhalb des Körpers am Leben zu erhalten und mit ihnen zu experimentieren. Die Zellkulturen sind zum Hilfsmittel der Humangenetik schlechthin geworden. Sie sind für die vorgeburtliche Diagnostik gleichermaßen von Bedeutung wie für die Transplantationsgenetik und die Erforschung genetischer Reaktionen auf Umweltbelastungen. Der Bremer Diplombiologe Jörn Bullerdijk fasst die Bedeutung in drei Punkten zusammen. Erstens, Zellkulturen sind auf vielen Gebieten zu einem Haustier der Humangenetik geworden, auf das nicht mehr verzichtet werden kann. Zweitens, unser Gang durch das Land der Zellkulturen hat uns Gebiete gezeigt, in denen die Zellkultur ein methodisches Fundament der Arbeit ist. Dies gilt etwa für die pränatale Diagnostik, aber auch für die Chromosomenanalyse überhaupt. Drittens, gleichzeitig sind wir aber auch an die Grenzen des heute oder überhaupt Möglichen gekommen. Aussagen über Zellkulturen sind oft Aussagen über ein Modellsystem mit Übertragungsproblemen. Ein differenzierter Einsatz ist zu fordern. Bei Wahrung dieses Prinzips sollten sich der Zellkultur weitere Einsatzbereiche öffnen. Bullerdijk hat auf die Grenzen der Arbeit mit Zellkulturen hingewiesen. Die Zellen sind aus dem Gesamtorganismus des Körpers herausgenommen. Eine lückenlose Übertragung der mit ihnen erzielten Forschungsergebnisse ist nicht möglich. Dennoch sind die Zellkulturen ein heute nicht mehr entbehrliches Mittel der Humangenetik. Wenn man zudem die Forschung an Zellkulturen mit der Untersuchung des lebenden Objekts, mit der Untersuchung des Menschen also verbindet, erhöht sich nach Ansicht von Erich Gebhardt die Qualität der wissenschaftlichen Ergebnisse. Gebhardt ist Professor in Erlangen und er befasst sich mit der Frage, inwieweit Umweltbelastungen und das moderne Zivilisationsmilieu genetische Mutationen hervorrufen. Aus technischen Gründen erfolgt der Nachweis einer genmutationsauslösenden Wirkung überwiegend an Zellkultursystemen und nur in Ausnahmefällen auch beim lebenden Säuger. Durch geeignete Kombination verschiedener solcher Testsysteme lässt sich nun nach heutiger Auffassung dennoch eine sehr hohe Zuverlässigkeit bei der Erfassung potenzieller Mutagene erzielen, sodass heute die Mutagenitätsprüfung in vielen Industriestaaten bereits Bestandteil gesetzlicher Regelungen und Empfehlungen ist. Von den Stoffen, bei denen man eine mutagene, also Erbanlagen verändernde Wirkung vermutet, sind ionisierende Strahlungen bisher am längsten erforscht. Schon in den 20er Jahren fragte man nach den Auswirkungen der Röntgenstrahlen. Man geht davon aus, dass theoretisch alle Arten von Strahlungen mutagen wirken können. Die Frage ist nur, von welcher Größenordnung an, in welcher Dosis sie gefährlich sind. Belastungen von 60 Millirem pro Jahr bei zivilisatorischen Strahlungen und von 110 Millirem bei natürlichen Strahlungen gelten heute als kritische Grenze. Das heißt, in dieser Größenordnung sind die Strahlungen in der Lage, die Anzahl der genetischen Veränderungen über das natürliche Maß hinaus zu erhöhen. Bei den natürlichen Veränderungen spricht man von Spontanmutationen. Die genannten Grenzwerte sind nach Angaben Gebhardts aber nur in Ausnahmefällen zu erreichen. Nur bei therapeutischer Strahlenbelastung oder bei Strahlenunfällen können diese Dosen im Einzelfall erreicht oder aber auch mehr oder weniger deutlich überschritten werden. Nun, die genannte zivilisatorische Strahlenbelastung von 60 Millirem pro Jahr würde auf der Basis der vorliegenden strahlengenetischen Erkenntnisse zu einer Erhöhung der Spontanmutationsrate um weniger als 8% pro Generation führen. Aufgrund populationsgenetischer Überlegungen kam Maller bereits 1954 zu dem Schluss, dass eine Erhöhung der Spontanmutationsrate um 25% als maximal tolerierbares Risiko für eine Population betrachtet werden sollte. Dieser Wert sollte natürlich auch nicht durch die zusätzliche zivilisatorische Chemikalienbelastung erreicht werden. Nun, die aus der vorher genannten zivilisatorischen Strahlenbelastung der Gesamtbevölkerung, die nach wie vor durch die medizinische Strahlenanwendung bestimmt ist, resultierende Erhöhung der durchschnittlichen Spontanmutationsrate ist also auch nach der Definition von Maller noch als tragbar zu betrachten. Auch wenn man für eine ganze Gruppe von Menschen einen bestimmten Umfang an Belastungen als tragbar ansieht, so gelten doch für den Einzelfall andere Kriterien. Während Umweltstrahlungen relativ selten befürchtet werden, ganz einfach, weil man oft gar nicht von ihnen weiß, rücken Ängste vor medizinischen Strahlungen eher ins Blickfeld. Der Bereich der medizinischen Strahlenanwendung beschäftigt in der Beratungssituation den Humangenetiker relativ häufig, denn gerade er ist ja gefordert, bei seinen Prognosen hinsichtlich der genetischen Gefahren exogener Noxen nicht allein den populationsgenetischen Aspekt, sondern besonders auch das Einzelschicksal des Mutagenbelasteten im Auge zu behalten. In der persönlichen Beratungssituation schwer strahlenbelasteter Personen müssen Art und Ausmaß der Strahlenbelastung individuell ermittelt werden, worauf auf der Basis der vorliegenden strahlengenetischen Erkenntnisse eine grobe Abschätzung des entstandenen genetischen Risikos mitgeteilt werden kann. Wenn auch über Strahlenbelastungen schon seit Jahrzehnten geforscht wird und man inzwischen eine Fülle von Ergebnissen erzielen konnte, so sind doch auch hier noch zahlreiche Fragen offen. Die Auseinandersetzungen um Atomkraftwerke haben diesen Forschungen neue Impulse gegeben und so manche der bisherigen Ergebnisse werden wieder in Frage gestellt. Weit weniger aber weiß man heute noch über die Auswirkungen chemischer Belastungen. Die Zahl der chemischen Schadstoffe, der Wissenschaftler spricht von chemischen Noxen, ist weit größer als die der Strahlen. Zudem bereitet die Vielfalt ihrer Reaktionen im lebenden Organismus der Forschung erhebliche Schwierigkeiten. Seit etwa einem Jahrzehnt hat sich der Schwerpunkt der Mutagenitätsforschung auf die Prüfung von Chemikalien verlagert. Die Forschung auf dem Gebiet der chemischen Mutagenese befasste sich aus begreiflichen Gründen neben der Aufklärung grundlegender Probleme vor allem mit der praktischen Frage der erbgutschädigenden Wirksamkeit von Substanzen, denen der Mensch in mehr oder weniger starkem Maße exponiert ist. Über Jahre hinweg standen dabei Arzneimittel im Mittelpunkt des Interesses. Erst mit der Zeit wandte man sich in den letzten Jahren mehr und mehr auch den Umweltnoxen im eigentlichen Wortsinn zu. Generell darf festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrzahl der bislang geprüften Arzneimittel keine mutagene Wirkung zeigte, sondern dass ernstzunehmende Mutagenität auf außerordentlich eng begrenzte Präparategruppen beschränkt ist. Andererseits muss aber auch ganz klar erkannt werden, dass viele auf dem Markt befindliche Präparate noch zu prüfen sind und dass vor allem über Wechselwirkungen zwischen verschiedenen gleichzeitig angewandten Pharmaka hinsichtlich einer potenziellen Mutagenität noch so gut wie nichts bekannt ist. Noch jünger als die Prüfung der Arzneimittel ist die Erforschung erbschädigender Substanzen in Industriechemikalien. Bei zahlreichen bisher erforschten Chemikalien, die am Arbeitsplatz verwendet werden, konnten mutagene Stoffe festgestellt werden. Noch nahezu völlig ohne Ergebnis sind Forschungen, die nach der Wechselwirkung verschiedener Substanzen fragen. Wir könnten uns ja prinzipiell mal vorstellen, dass bei Einwirkung mehrerer Substanzen die Mutagenität in irgendeiner Weise verändert wird. Wir könnten eventuell eine Verstärkung der Mutagenität durch die Einwirkung weiterer Substanzen feststellen. Wir würden dann von einer sogenannten komutagenen Wirksamkeit sprechen. Oder es könnte unter Umständen auch sein, dass die Häufigkeit induzierter Mutationen nach Einwirkung von Mutagenen durch andere Substanzen unter Umständen verringert wird, dass also antimutagene Wirkungen auftreten. Mit einem ganz anderen Problem beschäftigt sich der Heidelberger Humangenetiker Friedrich Vogel. Er versucht herauszubekommen, inwieweit psychische Eigenschaften genetisch bedingt sind, inwieweit die Gene Verhalten und Intelligenz steuern. Bisherige Forschungen auf diesem Gebiet sind nach Ansicht Vogels sehr wenig ergiebig gewesen. Sie hätten lediglich ergeben, dass genetische Ursachen gegeben seien. Ob aber zu 20 oder zu 80% oder irgendwo dazwischen, sei noch völlig offen. Die amerikanische Forschung habe vor rund 10 Jahren mit diesem Thema zwar viel Aufsehen erregt, doch ihre Ergebnisse rechtfertigten wegen ihrer mangelhaften Aussagekraft solche Beachtung nicht. Vogel steht noch am Anfang seiner Untersuchungen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Diese Einblicke in die humangenetische Forschung und Beratung haben gezeigt, wie viele Fragezeichen hinter dieser Disziplin noch stehen. Viele der Fragen können von den Humangenetikern allein nicht gelöst werden. Sie erwarten auch von anderen wissenschaftlichen Disziplinen eine Antwort, aber auch von Politikern. Dazu ist es dringend notwendig, dass die Humangenetiker mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit kommen. Das zweite öffentliche Forum der Humangenetiker in Bremen war dazu ein wichtiger Schritt, doch es reicht sicher nicht aus. Professor Schlot hat zum Abschluss dieser Veranstaltung Thesen aufgestellt, die den weiteren Weg der deutschen Humangenetik aufzeigen sollen. Einige davon lauten: These 1. Die Einrichtung von und das Arbeiten an Institutionen für genetische Beratungen und Untersuchungen muss durch überregionale Absprachen effektiver gestaltet werden. These 2. Genetische Beratungen und Untersuchungen müssen in Zentren zusammengefasst werden. Deren Aufgabe ist es, Modelle zu entwickeln und zu praktizieren. Die Zentren sind an Universitäten anzubinden. Forschung, Lehre und Krankenversorgung bilden eine natürliche, für die angewandte Humangenetik notwendige Einheit. These 3. Die personelle, räumliche und apparative Ausstattung muss optimal und nicht minimal sein. Die Ausstattung ist auf die zu erwartenden Fallzahlsteigerungen auszurichten. These 4. Das ständig anwachsende Wissen macht eine umgehende Computerprogrammierung und eine Dokumentation notwendig. Eine zentrale Erfassung mit dezentralen Anschlussmöglichkeiten bei internationaler Einbildung. Eine zentrale Erfassung mit dezentralen Anschlussmöglichkeiten bei internationaler Einbindung ist anzustreben. These 5. Ein Erfassen personenbezogener, humangenetisch relevanter Daten bei gleichzeitigem Schutz der persönlichen Interessen des Einzelnen muss verfahrenstechnisch und juristisch ermöglicht werden. These 6. Zur Optimierung des Beratungseffektes ist eine nachgehende Betreuung, beispielsweise durch entsprechend ausgebildete Sozialarbeiter, notwendig. These 7. Schwerpunkte der humangenetischen Forschung sollen sein: Mutationsforschung, genetische Variabilität im Normbereich, Kontroll-, Kompensations- und Reparatursysteme bei Umweltbelastungen, Funktion der DNS des Menschen, genetische Ursachen der Krebsbildung, Genetik des Verhaltens und der Hirnfunktionen. These 8. Auf regionaler Ebene sind neue Forschungsstrategien und Koordinationen notwendig. Bei den enormen Umweltveränderungen und den möglichen Belastungen des Menschen und der Natur sind wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten darüber, ob Konsequenzen für das Erbgut, für die Keimzellen wie für die Körperzellen zu erwarten sind. These 9. Im gesetzgeberischen Bereich ist ein Aufbereiten der anstehenden juristischen Probleme dringend erforderlich. These 10. Nach Darstellung der anstehenden Probleme ist das Spektrum der möglichen ethischen Normen von den zuständigen Bereichen aufzuzeigen. Zuständig sind unter anderem die Kirchen, der Staat, die Parteien. In die Beratungen müssen Betroffene wie Eltern und einschlägige Interessenverbände einbezogen werden. These 11. Heutige Gesundheitsprogramme und Gesundheitsideologien sind an früheren Ideologien zu messen und zu bewerten. Die Öffentlichkeit muss in eine entsprechende Diskussion einbezogen werden. These 12. Es muss eine intensive Öffentlichkeitsarbeit über die Möglichkeiten der Humangenetik betrieben werden. In Schulen und Universitäten muss darüber informiert werden. Dass die humangenetische Forschung nicht ohne öffentliche Kontrolle bleiben kann, dass die Öffentlichkeit wissen muss, wozu die Humangenetiker in der Lage sind, fordern die Wissenschaftler selbst. Daran liegt ihnen schon deswegen, weil sie sich allein mit der Verantwortung für ihr Tun überfordert sehen. Hören wir zum Schluss, wie sich Professor Beitsch Möglichkeiten der Kontrolle vorstellt. Mir scheint, dass eine verstärkte Kontrolle unausweichlich ist. Dass diese Kontrolle zunächst einmal Selbstkontrolle sein sollte, halte ich auch für selbstverständlich. Wenn ich recht sehe, kann es in der Scientific Community, in der Gemeinschaft der Wissenschaftler, kann es kaum noch darum gehen zu fragen, ob eine solche Kontrolle stattfindet, sondern eigentlich nur noch darum, wie man es macht. Wenn ich der Selbstkontrolle zunächst den Vorrang einräume, dann meine ich damit nicht eine Institution, die nun ausschließlich nur von Humangenetikern zu besetzen sei. Ich halte es für zwingend, dass wir bei der Lösung anstehender Grundsatzfragen im Hinblick auf Forschung, die tiefer eingreift als nur an der Oberfläche zu bleiben, dass solche Kontrollen erforderlich sind und dass dabei sowohl Fachleute anderer Disziplinen herangezogen werden müssen, als auch letztlich die Öffentlichkeit der Bürger, der von unserer Forschung betroffen sein könnte. Sie werden fragen, wofür soll eine solche Kontrolle nützlich sein? Ich meine, dass die von uns im Marburger Forum Philippinum als utopisch eingestuften Pläne zur Manipulation, nennen wir das mal so, von genetischem Material, dass diese Pläne so utopisch nicht sind, allerdings wohl so dramatisch nicht einzustufen sind, wie es damals zu sein schien. Die allerorten geforderten Ethikkommissionen könnten hier wirksam werden und ich glaube, in unserem Fach könnte es dringlich werden, dass wir auch eine fachspezifische derartige Kommission einrichten. Ob wir das machen, das wäre auch daran zu prüfen, ob es Alternativen gibt. Man könnte sich nämlich vorstellen, dass statt der formalen Institutionalisierung einer solchen Ethikkommission doch ein anderes Verfahren bei uns etwas häufiger geübt werden sollte. Ich denke daran, dass es nützlich wäre, häufiger als bisher kleine informelle Workshops, nennt man das, Treffen von Wissenschaftlern, von Forschern durchzuführen, dass hierbei aber nicht, wie das in den herkömmlichen Workshops häufig gemacht wird, nicht nur schon vorliegende Ergebnisse und fertig entwickelte Techniken vorgeführt werden. Wichtiger erschien es mir, dass wir den Versuch machen sollten, Themen zu diskutieren, die noch im Vorfeld konkreter Forschung angesiedelt sind. Dass wir uns unterhalten darüber, was wir planen, dass wir uns unterhalten über die Gründe, warum wir bestimmte Projekte anvisieren. Welche sind unsere Forschungsziele? Das wären solche Themen, über die wir uns unterhalten könnten. Und auch darüber, was sind die mutmaßlichen Folgen unserer Forschungsarbeit und wie begründen wir unsere Forschungsziele angesichts möglicher Folgen und was sind die ethischen Implikationen der einen oder anderen Forschungsarbeit, die vor uns liegt. Möglichkeiten und Grenzen der Humangenetik heute. Unter diesem Titel brachten wir einen Bericht über die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. Autor der Sendung war Rainer Gausepohl. Es sprachen Heidrun von Gössel, Peter Weiß und Hasso Henke. Regie Ernst-Friedrich Lichtenecker, Redaktion Wolfgang Kirchesch.